Also, wie soll diese ganze Umarmungskiste laufen? Willst du sitzen bleiben oder aufstehen? Mir ist es egal, solange es unter 3 Sekunden dauert und du mir nicht ins Ohr pustest.